Guten Tag, Sebastian. Ist Ludovic da? Noch nicht. Dann guten Tag, Liebling. Du bist ziemlich kühl heute, finde ich. Liebst du mich etwa nicht mehr? Ja, aber natürlich liebe ich dich. Nur vergiss nicht Ludovic. Wenn er auch nicht hier im Zimmer ist, steht er trotzdem zwischen uns. Ach, worauf wartest du, um mit ihm zu reden? Um ihm zu sagen, dass wir uns lieben. Stell dir vor, er erfährt es von jemand anderem. Ich bin nicht wild darauf, dass du dich umbringen lässt. Von Ludovic? Meine arme Marie, seitdem du ständig auf dem Gericht bist, siehst du überall Mörder. Wie soll Ludovic eigentlich erfahren, was zwischen uns ist? Durch die Concierge. Ich bin überzeugt, sie hat uns gestern Abend gesehen, wie wir uns auf der Treppe küssen. Sie ist kurzsichtig wie eine Blindschleiche. Das behauptet sie. In Wirklichkeit sieht sie ganz deutlich. Die bekommt es glatt fertig, Ludovic aufzuklären, der es dir verdammt übel nehmen würde. Wenn du dagegen offen mit ihm sprichst... Glaubst du, da ist es so einfach, seinem besten Freund zu verkünden, mein Guter, ich heirate demnächst deine Verlobte. Ach, seine Verlobte. Ich bin so wenig mit ihm verlobt wie irgendeine andere. Du weißt ja, wie viele Mädchen Ludovic gehabt hat. Wahrscheinlich verhelfe ich ihm sogar zu seiner Eroberung. Frauen interessieren sich für einen Mann oft stärker, wenn sie ihn einer anderen wegnehmen können. Welche Lebenserfahrung? Ich versuche nur, mich des großen Romanciers Sébastien Cerdrac würdig zu erweisen, der immerhin den berühmten Roman Dickicht des Herzens geschrieben hat. Und dieser berühmte Roman ist schon was Rechtes. Ich habe gerade meine Tantiemenabrechnung bekommen. Ganze 820 Exemplare sind verkauft. Es war dein erstes Buch und du hast schon eine Stimme beim Femina-Preis gehabt. Vielleicht erhältst du einen Preis für dein zweites. Für mein zweites oder für mein zehntes? Ach, man muss Geduld haben. Inzwischen hast du wenigstens zu leben. Hübsche Art zu leben, man fabriziert Horoskope. Die Wassermanngeborenen sollen sich vor blonden kleinen Rechtsanwältinnen hüten, besonders wenn diese schon mit ihrem besten Freund verlobt sind. Hör zu, Sebastian, sei vernünftig. Deine Horoskope kosten dich 3 Tage Arbeit pro Woche. Da bleibt dir doch Zeit genug zum Schreiben. Ebenso wie Ludovic sich mit seinen Plakaten die Freiheit verschafft, richtig zu malen. Guten Tag, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich wette, ihr wart gerade dabei, über mich herzuziehen. Nein, ich mache Sebastian Mut. Er ist deprimiert, weil von seinem Buch erst 820 Exemplare verkauft sind. Na und? Ich habe seit meiner Ausstellung nicht ein einziges Bild verkauft. Das hindert mich doch nicht, gute Laune zu haben. Wenn man Genie hat, setzt man sich am Ende immer durch. Ein Geschwür und ein Mann mit Genie brechen schließlich immer durch. Kinder, ich habe Hunger. Führt ihr mich aus? Nein, wir werden hübsch zu Hause eine kleine Mahlzeit halten. Ich habe ein Bild gegen 3 Büchsen getrüffelte Gänseleberpastete eingetauscht. Gut, dann gehe ich Brot holen, Salat und Kirschen. Denn hier ist ja natürlich nichts vorhanden. Hm? Ach, soll ich nicht lieber gehen? Nein, ich ziehe mich zurück. Für den Fall, dass das Horoskop den Wassermanngeborenen zu klaren Situationen raten sollte. Bis gleich, meine Schäfchen. Sie ist goldig. Meinst du nicht, mein guter Sebastian? Ich sollte mich entschließen, sie zu heiraten? Ja, gerade eben. Ich weiß, du willst sagen, ich sei ein unverbesserlicher Schürzenjäger und Marie dagegen ein Tugendengel. Gut, also, ich bin entschlossen, ein ordentlicher Mensch zu werden. Im Ernst. Ich werde Marise um ihre Hand bitten. Ja, wer sagt dir, dass sie nicht einen anderen liebt? Sie? Bestimmt nicht. Sie denkt nur an ihre Arbeit, ihre Akten, ihre Plädoyers. Hast du nicht gemerkt, wie sie mich ansieht? Sieht doch ein Blinder, dass sie mich liebt. Und wenn sie dir erklären würde, dass sie einen anderen liebt? Dann würde ich diesen anderen umbringen. Mord aus Leidenschaft, dafür erhalte ich bestimmt Freispruch. Und ich werde berühmt. Ludovic Mollier, der Malermörder. Mein Guter, das wäre fantastisch. Man würde sich um meine Bilder reißen. Du bringst mich da wirklich auf eine Idee. Du machst Maries den Hof und ich ermorde dich. Auf diese Weise wärst du auch berühmt. Berühmt sein heißt, dass ein Name 100.000 Mal gedruckt wird. Deine Lösung hat einen großen Haken und du begreifst wohl, dass posthumer Ruhm wenig Reiz für mich hat. Na, waren die Kinder auch schön brav, während Tante Maries nicht da war? Nein, Sebastian hat mir etwas Ungeheuerliches von dir erzählt. Ich wüsste nicht, was er dir Ungeheuerliches über mich hätte erzählen können. Doch, wirklich ungeheuerlich. Dieser Schuft lehnt es ab, dir den Hof zu machen. Ich verstehe nicht recht. Ludovic möchte, dass ich dir den Hof mache, damit er ein Motiv hat, mich umzubringen. Damit könnte er berühmt werden. Du kannst dir vorstellen, wie wenig mich dieser Plan reizt. Ach, du bist ein Trottel. Hast du denn nicht begriffen, dass ich dich nur zum Schein umbringen würde? Und dass du danach wieder auferstehen kannst? Wie soll man dich denn wegen Mordes anklagen, wenn keine Leiche da ist? Ein Niemandsmörder zu sein, das nimmt einem keiner ab. Eben doch. Na, denk doch zum Beispiel mal an den Mann aus der Bretagne, der lebenslänglich bekommen hat, obwohl das Opfer nie gefunden wurde. Die Polizei müsste immerhin Indizien haben. Ach, nichts leichter als das. Also, Ich nehme Sebastian in die Berge mit und erzähle, er sei in eine Schlucht gestürzt. Natürlich wird man am Rande des Abgrunds Kampfspuren finden, einen abgerissenen Knopf und wird in die Schlucht hinunterklettern. Nein, das wird man nicht. Ich kenne eine ideale Stelle in den Pyrenäen, die Wolfssprungschlucht. Ein alter Hirte hat dort Selbstmord begangen. Seine Leiche hat man nie gefunden. Es gibt da nämlich einen Wildbach, der unterirdisch weiterfließt und dessen Verlauf bisher noch kein Höhlenforscher herausgefunden hat. Und was wird das, Sebastian? Na, er verschwindet über einen Ziegenpfad ins Nachbartal, von da nach Spanien, wo er sich unter falschem Namen versteckt. Und wir haben die schönste Schlagzeile. Hat der Maler Ludovic Molière den Schriftsteller Sebastian Serdrack umgebracht? Das Geheimnis der Wolfssprungschlucht wird immer undurchdringlicher. Ja, wenn ich denke, dass ich Romancier bin und du die Fantasie hast... Deine Geschichte ist nicht stichhaltig. Aber ja, sie ist stichhaltig. Eine Verurteilung wegen Mordes ist auch dann möglich, wenn keine Leiche gefunden wird. Siehst du wohl? Also, zunächst einmal machst du Maries den Hof und sorgst dafür, dass ich es erfahre. Zum Beispiel könnte die Concierge gesehen haben, wie ihr euch auf der Treppe küsst. Du weißt genau, sie redet das größte Blech. Ja, das weiß ich, aber vergiss nicht, Eifersüchtige glauben gern, was ihren Verdacht bestärkt. So, und jetzt werde ich Papa Hermann dazu überreden, dass er mir ein oder zwei Flaschen Sekt auf Kredit verkauft. Wir müssen doch unsere künftige Berühmtheit begießen. Ich bin überzeugt, Ludovic ahnt etwas. Warum sollte er etwas ahnen? Du hast ihm doch nichts von uns gesagt. Nein, aber die Concierge hat bestimmt geschwatzt. Ich frage mich wirklich, ob er nicht Mordabsichten hat und mich in den Pyrenäen verschwinden lassen will. Er brauchte nur zu sagen, ich wäre nach Spanien gegangen. Wenn keine Indizien zurückbleiben, wird ihn niemand behelligen. Wenn Ludovic etwas über uns wüsste, hätte er gebrüllt. Er hätte einen Wutanfall bekommen oder dir das Gesicht demoliert. Du kennst ihn, er ist kreuzehrlich, er kann sich nicht verstehen. Ja, ich weiß, das gute Bärchen, das keiner Fliege etwas zuleide tut. Bis zu dem Tage, wo besagtes Bärchen einem einen Pflasterstein über den Schädel haut. Überlege mal, er kann doch diese Schluchtgeschichte nicht ohne Hintergedanken erfunden haben. Das ist nicht gesagt. Alles in allem wäre es ein ausgezeichnetes Mittel, um euch ins Gespräch zu bringen. Und weniger abgedroschen als die üblichen Tricks. Eine angebliche Entführung oder simulierter Selbstmord. Ich bin da etwas misstrauisch. Um herauszubekommen, ob Ludovic es ehrlich meint, könntest du ihm vielleicht vorschlagen, die Rollen zu tauschen. Dann wärst du der Mörder und er das Opfer. So, da bin ich wieder. Zwei Flaschen trocken. Mir nur ein halbes Glas. Ich plädiere heute Nachmittag für einen Säufer, der einer Färberei die Schaufensterscheibe eingeschlagen hat. Wenn ich beschwipst zur Verhandlung komme, ist dem Mann die Höchststrafe sicher. Mach dir nichts draus, das Tageshoroskop für Schützegeborene sieht glänzende Erfolge in beruflicher Hinsicht voraus. Danke. Ich kenne die Art, wie du deine astrologische Schmorküche betreibst. Beleidige einen ehrlichen Arbeiter nicht. Im Übrigen AD-Horoskope, denn dank Ludovic werde ich ja berühmt. Was denn, du bist also einverstanden mit meinem Schlachtplan? Ja, aber ich möchte lieber der Mörder sein. Wenn du willst. Nur bist du erheblich weniger talentiert im Lügen. Eben. Ich fürchte, du tust des Guten zu viel. Also schön, dann sei du der Mörder. Ich bin absolut nicht darauf versessen, eine Woche im Gefängnis zu verbringen. Eine Woche im Gefängnis? Ich auch nicht. Das reizt mich nicht im geringsten. Das ist dein Pech. Wenn du der Mörder sein willst, musst du auch die Nachteile deines Berufs auf dich nehmen. Ja, also gut, ich glaube, ich werde doch lieber das Opfer spielen. Mörder oder Opfer, ich lasse dir die Wahl. Mehr kann ich nicht tun. Ja, und jetzt wird gegessen. Chef, Monsieur Planquet, der Besitzer vom Gasthof zum Wolfssprung, ist da. Er möchte Sie sprechen. Ja, soll reinkommen. Gut, Chef. Bitte, Monsieur. Danke. Tag, Chef, ich habe die Ehre. Guten Tag, Monsieur Planquet. Na, geht's der Familie? Oh, der Familie geht's gut. Und bei Ihnen? Ja, es geht so, danke. Na, was Besonderes in Ihrer Ecke da oben? Ja, Chef, es gibt da was. Da oben ist ein Verbrechen passiert. Ein Verbrechen? Na, Donnerwetter. Und wo ist die Leiche? Ja, Chef, gerade das ist der Haken. Die Leiche fehlt. Ja, das macht die Untersuchung nicht gerade leichter. Oh, die Untersuchung ist schon gemacht. Nun ja, ich habe mir erlaubt, in aller Bescheidenheit ein paar Indizien zu sichern. Aber es ist wohl besser, ich fange beim Anfang an, Chef. Ja, also, gestern Abend kamen zwei Gäste zu mir. Sebastian Serdrack, Schriftsteller, und Ludovic Molière, Maler. Alle beide kamen aus Paris und haben mir erklärt, dass sie eine Woche in meinem Gasthof bleiben wollten. Und 2 Stunden nach ihrer Ankunft wurde Monsieur Serdrac am Telefon verlangt. Ich habe die Verbindung auf Zimmer 4 gelegt. Aber da hatten sie ohne mein Wissen die Zimmer getauscht. Und es war Monsieur Mollier, der sich meldete. Mollier ist der Maler? Ja. Und wer war am Telefon? Eine Frau, die Monsieur Serdrac hinter dem Rücken von Monsieur Mollier anrief. So viel habe ich aus ihrem Streit herausgehört. Ich brauchte ja gar nicht erst draufzugehen, um zu verstehen. Sie haben sich fürchterliche Dinge an den Kopf geworfen. Dauernd war die Rede von einer gewissen Maryse. Der Frau am Telefon? Wahrscheinlich. Sie können ihre Adresse rausfinden. Die Verbindung ging nämlich übers Amt. Also kurz, der Streit dauerte 1/2 Stunde. Dann wurde es wieder ruhig. Trotzdem haben sie nicht zusammen gegessen. Und dann heute Morgen, anderes Wetter, sie waren wieder versöhnt. Aber ich bin sicher, dieser Mollier hatte dem anderen nicht verziehen. Ja, und der andere ist Serdrac, der Schriftsteller. Ja, der, meiner Meinung nach, ist der das Opfer. Ja, wissen Sie denn nicht, wer das Opfer ist? Na, warten Sie mal, wenn ich nicht der Reihe nach weitererzähle, dann kann ich mich da nicht zurechtfinden. Also die beiden haben ihr Frühstück gegessen. Ja, so war's. Und dann gesagt, sie wollten spazieren gehen. Haben Sie gesehen, in welche Richtung? Na, sie gingen dem Pfad entlang, der zur Wolfssprungschlucht runterführt. Ich wäre Ihnen ja gerne nachgegangen, Chef, aber Sie wissen, mit meinem lahmen Bein, da hätten Sie mich schnell abgehängt. Ja, ja, und dann hatte ich ja noch keinen Verdacht, nicht wahr? Nur so ein unbehagliches Gefühl, eine Art Vorahnung. So bin ich dann zum Fleischer runtergegangen, Schnitzel holen. Und als ich wieder raufkam, sagte mir meine Frau, Sie sind abgereist. Aber, und das ist es ja eben, sie hat nur einen weggehen sehen. Wieso? Ja, einer kam zurück und sagte, mein Freund hat ein Telegramm bekommen, wir müssen den Mittagszug nehmen. Ich treffe ihn am Bahnhof, das Gepäck nehme ich mit. Und welcher von den beiden war zurückgekommen? Chef, genau das ist der Haken. Sie waren beide gleich angezogen, beide in Braun. Und meine Frau konnte sie nicht unterscheiden. Darum hat sie mir nicht sagen können, wer von ihnen noch einmal im Hotel war. Und der andere? Der andere ist verschwunden. Klar, dass ich den Bahnhof angerufen habe und es steht fest, dass nur einer in den Zug gestiegen ist. Sind Sie sicher? Och, auf den Stationsvorsteher ist Verlass. Aber warten Sie mal. Das ist noch nicht alles. Die Postvorsteherin ist auch zuverlässig. Heute Morgen ist kein einziges Telegramm angekommen. Außerdem telefoniert man mir Telegramme immer durch, bevor sie ausgetragen werden. Ja, wenn aber Ihr zweiter Gast nicht in den Zug gestiegen ist, wo ist er dann? Das war leicht zu erraten. Ich bin zum Wolfssprung runtergegangen. Und da konnte man das Drama vom Boden ablesen, Chef. Das Gras zertrampelt und eine grüne Mütze hing am Strauch, hart am Abgrund. Und welcher von den beiden trug eine grüne Mütze? Beide. Aber Ihrer Ansicht nach war doch der Maler der Mörder. Ja, weil der den Telefonanruf der Frau bekam. Mhm. Ja. Tja, immerhin ein Verbrechen ohne die Leiche des Opfers. Ja. Hey, das ist eine verflucht kitzlige Sache. Wir bringen Nachrichten. Bei der Klärung der Ereignisse an der Wolfssprungschlucht haben sich wenig neue Anhaltspunkte ergeben. Die Untersuchung scheint auf der Stelle zu treten. Der Polizei ist immer noch nicht bekannt, welcher der beiden Reisenden mit dem Zug abgefahren ist. Der Stationsvorsteher hat anhand vorgelegter Fotos Sébastien Serdrac zu erkennen geglaubt, während die Gasthofswirtin Madame Planquet der Meinung ist, es handle sich eher um Ludovic Mollier. Bleibt die geheimnisvolle Dame, deren Anruf wahrscheinlich das Drama ausgelöst hat. Auch sie hat die Polizei bisher nicht identifizieren können. Wer ist da? Schnell, Maryse, mach auf! Ich bin Sébastien! Sébastien, du bist verrückt. 2 Kriminalbeamte sind gerade von hier weg. Eben. Jetzt, wo sie hier waren, hast du bis morgen Ruhe. Wo ist Ludovic? Ich weiß nicht. Er wird untertauchen, wie verabredet. Also spielt er doch nicht die Rolle des Mörders? Nein, im letzten Augenblick habe ich meine Meinung noch einmal geändert. Warum? Eben, so. Sébastien, was ist mit dir? Wo ist Ludovic? In irgendeinem spanischen Gasthof. Sag mal, du scheinst ja sehr besorgt. Du bildest dir doch wohl nicht ein, dass ich Ludovic in die Schlucht gestoßen habe. Nein. Du glaubst es nicht, aber du fragst trotzdem. Hör mal, warum hätte ich Ludovic umbringen sollen? Aus Eifersucht? Weil du mit ihm geschlafen hast? Hat er dir das erzählt? Ja. Und das war der Grund, warum ich beschlossen hatte, die Rollen zu tauschen. Um ihn wirklich beiseite zu schaffen? Nein. Aber ich hätte es tun können. Jetzt bin ich sicher, du hast ihn getötet. Und wenn? Bin ich denn nicht der, den du liebst? Ich weiß nicht mehr. Ich werd verrückt. Ich hätte nie dulden sollen, dass ihr euch in diese Geschichte einlasst. Maries Liebling, weine nicht. Ich schwöre dir, ich bin kein Mörder. Ich will dir lieber die Wahrheit sagen. Ja, ich habe eine Nacht mit Ludovic verbracht, aber es war deinetwegen, weil ich nicht wollte, dass er dich verdächtigt. Am letzten Abend war er so sonderbar. Ich hatte plötzlich Angst, er könnte dich wirklich umbringen. Sich für den Mann opfern, den man liebt, das ist groß, das ist klassisch. Sebastian! Vielleicht wolltest du auch vergleichen. Nun, wer bekommt die beste Note? Sebastian, du bist abscheulich. Was nicht hindert, dass Ludovic trotz deiner Liebesdienste tatsächlich versucht hat, mich umzubringen. Wir haben uns um dich am Abgrund geprügelt. Und? Und ich bin hingefallen. Mit dem Kopf bin ich gegen einen Fels geprallt. Ich war einen Augenblick bewusstlos und als ich zu mir kam, war Ludovic verschwunden. Da siehst du, dass er dich nicht umbringen wollte. Er hätte dich leicht in den Abgrund stoßen können. Falls er nicht selbst ausgerutscht ist. Ein falscher Tritt. Sebastian, ich will wissen, was... Da gibt's nichts zu wissen. Ich weiß selbst nichts. Ich gehe nachsehen, wer da ist. Versteck dich in der Küche und verschwinde notfalls über die Hintertreppe. Guten Tag, Frau Rechtsanwältin. Paul-Louis Conté von Soitres. Darf ich Sie um ein Interview bitten? In welcher Angelegenheit? Zum Geheimnis der Wolfsprungschlucht. Wieso sollte ich etwas darüber wissen? Ich habe die Beamten verfolgt, die mit der Untersuchung befasst sind. Sie sind hier bei Ihnen gewesen. Das muss einen Grund haben. Haben Sie noch nie etwas vom Berufsgeheimnis gehört? Wessen Anwalt sind Sie? Sebastian Serdrax oder Ludovic Mollier? Ich vertrete beide. Sie verstehen also, dass ich über diesen Fall nichts sagen kann. Och, Sie sind nicht nett. Ich bin neu bei der Zeitung und ich muss vorwärts kommen. Seien Sie schick. Geben Sie mir eine Information. Ach, was soll ich Ihnen sagen? Ich bin seitens meiner beiden Klienten, die gleichzeitig meine Freunde sind, ohne jede Nachricht. Man hat aufgrund irgendwelcher Gasthofklatschereien eine Untersuchung eingeleitet, aber ich sehe keinen Sinn darin. Also Sie meinen also, dass Ludovic Mollier und Sebastian Serdrax zurückkommen werden? Alle beide? Ich meine, dass es spät ist, dass ich müde bin und dass Sie mir einen Gefallen tun würden, wenn Sie mich allein ließen. Entschuldigen Sie. Wenn Sie etwas erfahren, hier meine Karte. Versprechen Sie mir das erst recht? Ja, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hast du gehört? Ja, ein Journalist. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Ach, Sebastian, wenn du mir nur die Wahrheit sagen würdest. Die Wahrheit kenne ich selbst nicht. Was wirst du tun? Solange ich von Ludovic nichts höre, möchte ich mich lieber nicht der Polizei stellen. Weil du Ludovic umgebracht hast. Nein, ich habe ihn nicht umgebracht und die Chance steht 100-1, dass er am Leben ist. Aber ich will das 1% Risiko nicht eingehen. Wenn Ludovic, wie du behauptest, tatsächlich die Absicht hatte, dich zu töten... Warum hat er dich da nicht in die Schlucht gestoßen? Vielleicht will er gar nicht zurückkommen. Warum sollte er nicht zurückkommen? Warum? Nimm an, ich werde zum Tode verurteilt. Klack, das Fallbeil fällt. Ludovic taucht wieder auf, erzählt eine Geschichte von Absturz und Gedächtnisschwund. Scheinheilig weint er an meinem Grab und jedermann bedauert ihn. Kurz, das perfekte Verbrechen. Du bist verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Schnell, die Hintertreppe. Sie hören die letzten Tagesnachrichten. Die neueste Entwicklung im Fall der Wolfsprungschlucht hat zur Verhaftung Sebastian Serdrax durch die Polizei geführt. Monsieur Serdrax, Sie wissen, ich bin mit der Untersuchung Ihres Falles beauftragt. Wie ich festgestellt habe, waren Sie der Polizei bei dem Protokoll nicht sonderlich behilflich und haben zu allen Fragen bisher vollkommen geschwiegen. Vollkommen nicht, Herr Untersuchungsrichter. Ich habe mehrmals meinen Namen, Vornamen und Stand aufgezählt. Soeben habe ich es wieder getan, Ihrem Schreiber zuliebe. Sind Sie heute gewillt, auf andere Fragen zu antworten? Ja, aber in Anwesenheit meines Anwalts. Aha, Sie haben sich ja einen Rechtsbeistand genommen. Ja, Rechtsanwältin Maryse Dumont-Régis. Es tut mir leid, Monsieur Serdrax, aber Dr. Dumont-Régis wird als Zeugin vernommen. Daher ist es unmöglich, dass sie ihre Verteidigung übernimmt. Dann weigere ich mich, Ihre Fragen zu beantworten. Serdrax, sind Sie sich klar, welche Gefahr eine solche Haltung für Sie bedeutet? Ermächtigen Sie Frau Dumont-Régis, meine Verteidigung zu übernehmen und ich werde sprechen. Sag ihn doch, es ist unmöglich. Dann lehne ich es ab, Ihre Fragen zu beantworten. Ludovic! Guten Tag, Maryse. Du bist also nicht tot? Warum glaubst du, ich wäre tot? Na, einen Monat schweigen. Du hattest versprochen, mir Nachricht zu geben. Na, hier bin ich selbst. Ist das nicht besser so? Liebster. Du hast mich nicht vergessen? Und du? Ich habe versucht, dich zu vergessen. Und du siehst ja, es ging nicht. Ich bin wieder da. Ach, Warum wolltest du mich vergessen? Wegen Sebastian. Aber du bist es doch, den ich liebe. Du allein. Liebster, wenn du wüsstest, wie unglücklich ich war. Dann hatte ich solche Angst, du könntest in die Schlucht gestürzt sein. Hat Sebastian dir denn erzählt, ich sei abgestürzt? Nein. Aber als er herkam vor seiner Verhaftung, war es ihm einfach nicht möglich, mir zu sagen, was aus dir geworden ist. Ja, das war meine kleine Rache. Ich habe nicht vergessen, dass du mich mit Sebastian betrogen hast. Ausgerechnet du. Wie viele Geliebte hast du denn gehabt? Ich habe Geliebte gehabt, ja, das gebe ich ja zu. Aber ich habe nie deine Freundinnen genommen. Was ich dir vorwerfe, ist eben, dass du mich mit meinem besten Freund betrogen hast. Und das ist wohl nur meine Schuld. Es ist Sache des Mannes, den Versuch zu machen, und Sache der Frau, einzuwilligen oder abzulehnen. Also ist die Frau verantwortlich. Zu einfach für euch Männer. Übrigens ist die Wahrheit viel einfacher. Ich bin nämlich eifersüchtig. Du ahnst nicht, wie weh du mir getan hast. Und deinetwegen hat Sebastian versucht, mich umzubringen. Du hast das Gleiche versucht. Er hat es mir erzählt. Ihr habt euch geprügelt, er ist auf einen Felsblock geprallt und als er wieder zu sich kam, warst du verschwunden. Er wusste nicht, bist du in die Schlucht gefallen oder nach Spanien gegangen. Das ist doch ein Lügner. Na, pass auf, was wirklich los war. Also ich stand mit dem Rücken zur Schlucht, hart am Rand. Da fragte er mich, und wenn ich dir jetzt einen Stoß gebe? Ich sah es seinen Augen an, dass er es tun wollte. Das ist nicht wahr. Ich habe gesagt, das wäre unklug, denn da hinten kommt jemand. Er wandte sich um und da habe ich ihm einen Hieb gegen die Schläfe versetzt. Du hast ihn K.O. geschlagen. Ja, das war nicht schwer, denn er ist tatsächlich auf einen Fels aufgeschlagen. Sebastian hat dich belogen. Er weiß, dass ich am Leben bin. Dagegen weiß er nicht, ob ich eines Tages zurückkomme. Du willst doch aber nicht, dass er verurteilt wird. Ich will nur, dass er bis zum Ausgang des Prozesses in Haft bleibt. Aber ehe der Fall vor das Schwurgericht kommt, vergeht ein ganzes Jahr. Es wird einen schönen Schwurgerichtsprozess geben. Vergiss nicht, dass wir die Geschichte angezettelt haben, um berühmt zu werden. Ach, dann behalte ich dich bis zum Prozess hier? Ja, meine liebe Kerkermeisterin. Mein einziger Kummer ist nur, wenn ich Sebastian zu Gefängnis verurteile, verurteile ich mich selbst dazu, dich nicht zu heiraten. Denn ich liebe dich, du garstige kleine Rechtsanwältin. Sedrak, Ihr Anwalt erwartet Sie. Welcher Anwalt? Ich habe keinen Anwalt. Naja, dann ist es Ihr Offizialverteidiger. Und da haben Sie Glück. Eine kleine, ganz hübsch gebaut. Eine Blonde? Rechtsanwältin Maryse Dumont-Régis? Nein, eine Braune. Sie heißt Lajonché. De Lajonché. Aude de Lajonché? Ja. Das sagt mir etwas. Na schön, gehen wir, mein Lieber. Damen soll man nicht warten lassen. Hier ist es. Ah, guten Tag, Aude. Sie erkennen mich wieder? Ich habe den Abend nicht vergessen, an dem ich die Ehre hatte, Ihnen den Java beizubringen. Und ich Ihnen den Jack. Ich glaube kaum, dass Sie hier sind, um Tanzstunden zu nehmen oder zu geben. Der Untersuchungsrichter hat Maryse gesagt, dass sie nicht ihre Verteidigung übernehmen kann. Daraufhin hat Maryse die Genehmigung eingeholt, dass ich sie besuchen darf. Um mich zu überreden, Ihnen meine Verteidigung anzuvertrauen. Ja. Ich könnte die Verbindung zwischen Ihnen und Maryse herstellen. Ich habe Maryse nichts mitzuteilen. Außerdem hatte ich Sie nur deshalb gewählt, weil ich wusste, dass der Richter ablehnen würde. Wenn Sie vor das Schwurgericht kommen, wird Ihnen der Vorsitzende einen Pflichtverteidiger stellen. Ja, dann sind Sie mir schon lieber. Sie sind bestimmt das Hübscheste, was es in der Pariser Anwaltschaft gibt. Sie vergessen Maryse. Mein Horoskop rät mir von den Blonden ab. War es auch Ihr Horoskop, das Ihnen empfohlen hat, mich zu vergessen nach dem bewussten Abend damals? Leider. Ich musste warten, bis die Sterne eine neue Begegnung begünstigen. Sie glauben an Astrologie? Nein. Ich habe zu viele Horoskope fabriziert, um an sie zu glauben. Übrigens hat das Gefängnis, wo ich Kost und Logis habe, den Vorteil, dass ich nicht mehr 3 Tage in der Woche dem Lauf der Gestirne und ihren glücklichen oder unglücklichen Einflüssen opfern muss. Ich habe beliebig Zeit, um an meinem Roman zu arbeiten. Einem Kriminalroman? Nein, obgleich er im Gefängnis spielt. Beim Untersuchungsrichter, vor dem Schwurgericht, in dem ganzen Milieu eben. Darum hoffe ich, dass Ludovic mir nicht die Gemeinheit antut, zu früh aufzutauchen. Er ist also nicht tot? Das sehe ich wie ein Mörder aus? Ach, wissen Sie, es gibt Mörder, die aussehen wie ehrliche Menschen und ehrliche Menschen, die aussehen wie Mörder. Wenn Sie gestatten, merke ich mir diesen Satz für meinen Roman. Machen Sie sich nicht über mich lustig. Also im Ernst, ich möchte gerne, dass Sie meine Verteidigung übernehmen, aber unter der Bedingung, dass Sie mich zum Tode verurteilen lassen. Was? Ja, unerlässlich für mein Buch. Der Held muss guillotiniert werden. Sie wollen sich wirklich den Kopf abschlagen lassen? Nein, ich rechne damit, dass Ludovic pünktlich eine Minute vorher auftaucht. Und wenn er nicht auftaucht? Darin liegt eben die Spannung. So ist es nun mal. Ohne Risiko kommt man zu nichts. Monsieur Serdrak, ich stelle mit Vergnügen fest, dass Sie einen Rechtsbeistand gewählt haben. Ich nehme an, Frau Rechtsanwältin de la Jonche hat Ihnen erklärt, dass es in Ihrem Interesse liegt, meine Fragen zu beantworten. Sie hat versucht, mich zu überzeugen, aber zu meinem großen Bedauern weigere ich mich weiterhin, auf bestimmte Fragen zu antworten. Leider. Unglaublich. Die Anklage gegen Sie gründet sich nur auf Mutmaßungen. Wenn Sie erklären wollten... Ich bin untröstlich. Ich lehne es ab. Ihr Schweigen wird zu einem echten Geständnis. Schon jetzt muss ich sagen, sieht Ihre Personalakte nicht sehr günstig aus. Sie haben sich mehr oder weniger durchs Leben geschwindelt. Ich habe von Horoskopen gelebt. Das ist das Gleiche. Außerdem waren Sie im letzten Jahr in ein Strafverfahren verwickelt wegen Tätlichkeiten gegen einen gewissen Lichon Joseph. Ich habe ihm tatsächlich 2 oder 3 Ohrfeigen geben müssen. Sehr verdientermaßen übrigens. War Ihr Freund Ludovic Morlier etwa auch im Unrecht, als Sie sich mit ihm geprügelt haben? Wie geschickt Sie überleiten, Herr Untersuchungsrichter. Tut mir leid, aber wir streifen da eine Angelegenheit, über die ich nicht sprechen will. Guten Tag, meine liebe Rechtsanwältin. Sie sehen recht fröhlich aus. Ja, Sebastian, ich habe eine gute Nachricht. Marise hat mir anvertraut, dass Ludovic sich bei ihr versteckt hält. Aha, gut. Die Nachricht scheint Ihnen keine Freude zu machen. Sie bedeutet immerhin, dass Sie mit Sicherheit wieder hier rauskommen. Und wann gedenkt Ludovic aufzutauchen? Am letzten Prozesstag. Sehr gut. Dann kann ich in Ruhe meinen Roman zu Ende bringen. Apropos, Sie hatten versprochen, mir das Thema Ihres berühmten Romans zu erzählen. Ja, also, es beginnt im Sprechzimmer eines Arztes. Ein Journalist erfährt, dass er an Leberkrebs leidet. Ich dachte, ein Arzt sagt einem solchen Kranken niemals die Wahrheit. Selten, das stimmt. Dieser hier versucht zunächst zu lügen, aber der Journalist besteht darauf, alles zu wissen. Daraufhin gibt der Doktor zu, dass Gimpel nur noch wenige Monate zu leben hat. Ihr Held heißt Gimpel? Ja, ein Name, über den jeder lacht. Gimpel ist 50 Jahre alt, ein verbummeltes Genie, den niemand je ernst genommen hat. Er entschließt sich, Selbstmord zu begehen. Plötzlich fällt ihm ein, dass ein Arzt ihm einmal gesagt hat, wenn wir mehr Geld für die Forschung bekommen könnten, hätten wir längst ein Mittel gefunden, um alle Krebskrankheiten zu heilen. Leider wird zu viel Geld für den Krieg ausgegeben, für Atombomben, für Waffen aller Art. Also beschließt Gimpel, ein Buch darüber zu schreiben. Nein, er ist unbekannt als Journalist. Sein Buch hätte kaum Aussicht, beachtet zu werden. Er beschließt, einen der Leute zu töten, die für das Rüstungswettrennen verantwortlich sind. Ein Staatschef? Möchte er schon, aber er ist klein, schmächtig, ein schlechter Schütze. Darum wählt er ein Mitglied der Académie Française, obendrein Nobelpreisträger, weltbekannt und Autor eines Buches mit dem Titel »Ja zum Kriege«. Er erschießt ihn, nachdem er ihm den Grund für seine Tat erklärt hat. Und erklärt er ihn im Laufe des Prozesses noch einmal? Nein, er zieht es vor zu schweigen. Er hat nur einen Brief aufgesetzt, der nach seiner Hinrichtung an die Presse geschickt werden soll. Er wird also zum Tode verurteilt? Ja, und seine einzige Sorge ist, sein Krebs könnte sich zu schnell entwickeln, sodass er nicht guillotiniert wird. Und zum Schluss? Am Vorabend seiner Hinrichtung ist Gimpel in seiner Zelle. Er hört Musik aus einem kleinen Transistorgerät, das ein Wärter ihm geborgt hat. Plötzlich wird die Sendung unterbrochen und ein Sprecher verkündet eine sensationelle Neuigkeit. Ein chilenischer Arzt hat ein Mittel entdeckt, das jede Art von Krebs heilt, selbst im fortgeschrittenen Stadium. Oh, Sebastian, das ist grauenvoll. Nein, es zeigt, dass ein Einzelner nichts am Lauf der Geschichte ändern kann. Sie sind ja Marxist. Nein, Realist. Aber Sie werden jetzt verstehen, warum mir daran liegt, im Gefängnis zu bleiben. Welch ein Mut. Was soll ich tun, Oth? Ein Jahr Gefängnis ist mir lieber als 10 oder 20 Jahre Horoskope. Aber warum weigern Sie sich, dem Richter auf seine Fragen zu antworten? Gimpel, dem sein Rechtsanwalt die gleiche Frage stellt, antwortet, je weniger ich rede, umso mehr wird man von mir reden. Wirklich, alle finden Ihr Schweigen rätselhaft. Bei Gimpel wird es ebenso sein, mit dem Unterschied, dass man kein Motiv für sein Verbrechen findet. Für Sie heißt das Motiv Maryse. Oh, das ist die Auslegung der Presse, aber wer sagt Ihnen, dass es auch meine ist, wenn ich eines Tages rede? Ich wüsste nicht, was Sie anderes sagen könnten. Ich werde Ihnen meine Absicht im letzten Moment erklären, aber ich fürchte, ich werde es schwerer haben als Gimpel, mich zum Tode verurteilen zu lassen. Guten Tag, Maryse. Guten Tag, Oth. Also morgen ist der große Tag. Wie geht es, Sebastian? Er ist groß in Form. Er hofft sehr auf die Todesstrafe. Das ist aussichtslos. Es ist nun mal keine Leiche da. Meiner Ansicht nach gibt es entweder einen Freispruch oder 10 Jahre Gefängnis. die er nicht absitzt, weil Ludovic am letzten Prozesstag dazwischen kommt. Das ist es ja eben. Sebastian möchte, dass Ludovic erst später auftritt, kurz vor der Hinrichtung. Falls er Glück hat und verurteilt wird. Ich glaube, wir werden Glück haben. Er ist verrückt. Gefällt es ihm so gut im Gefängnis? Er schreibt ein Buch. Und er ist überzeugt, dass es ein Bestseller wird. Versteh doch, man kann die Leute nicht mehr mit Forschungsreisen nach Indien, Kenia oder Tahiti umwerfen. Jeder fährt heutzutage dahin. Das Exotische ist daher das Gefängnis. Eine hübsche Formulierung. Stammt sie von dir? Nein, von Sebastian. Er meint, das Gefängnis ist der einzige Ort auf der Welt, wohin die Reiseagenturen ihre Kunden nicht schicken. Da hat er recht. Heute zählt in der Literatur ein gut ausstaffiertes Strafregister mehr als ein Zweispitz der Akademie. Sein Buch ist ein großes Buch. Hast du es gelesen? Ich tippe es nach und nach. Der Anfang ist toll. Wenn sein Buch so gut ist, warum will er dann so lange im Gefängnis bleiben? Weil er sein Buch bis zum Ende erleben will. Sebastian gehört zur Schule der Realisten. Und da sein Held ein zum Tode Verurteilter ist, will er selbst es auch sein. Und was erzählt er in dem berühmten Roman? Hoffentlich nicht unsere Geschichte. Keine Sorge, Maries. Die Heldin ähnelt dir überhaupt nicht. Ich vermute, sie wird eher dir ähnlich sehen. Nun, Maries, was Neues vom lieben Sebastian? Ja, alles geht gut. Er schreibt ein Buch und seine Anwältin ist verliebt. In das Buch oder in ihn? In beide. Aha. Der Prozess beginnt also morgen? Ja. Ja, und ich? An welchem Tage tauche ich auf? Sebastian möchte, dass du noch wartest. Er hat offenbar einen Plan, damit er zum Tode verurteilt wird. Und er bittet dich, erst am Abend vor der Hinrichtung einzuschreiten. Ach du, ich bin es leid, hier eingesperrt zu sein. Der böse Ludovic langweilt sich mit mir? Aber nein, ich langweile mich nicht. Sag mal, glaubst du wirklich, dass man Sebastian zum Tode verurteilt? Bestimmt nicht. Aber ich weiß nicht, was er vorhat. Oth wollte mir nichts Näheres sagen. Ich hätte viel gemeiner sein sollen zu Sebastian. Wenn er nicht erfahren hätte, dass ich lebe, würde er bestimmt unruhigere Nächte verbringen und wäre nicht ganz so protzig. Große Brombeeren wie du sind völlig unfähig, lange böse zu sein. Verlass dich nicht zu sehr darauf. Wir bringen Prozessberichte. Die Vorgänge an der Wolfssprungschlucht werden heute vor dem Schwurgericht verhandelt. Die Benennung der Geschworenen und die Verlesung der Anklageschrift hat bereits stattgefunden. Wird Sebastian Serdrak, der bisher zu allen Fragen der Polizei wie auch des Untersuchungsrichters geschwiegen hat, jetzt endlich sprechen? Gegen 14 Uhr, bei Wiederaufnahme der Sitzung, werden wir es wissen. Angeklagter Serdrak, stehen Sie auf. Sie haben mir heute Morgen Ihre Personalien angegeben. Sie sind Junggeselle? Ja, Herr Vorsitzender. Sind Sie vorbestraft? Ja, Herr Vorsitzender. Nach Ihrer Akte mit einem Monat Gefängnis mit Bewährung und 500 Franc Geldstrafe wegen Körperverletzung begangen an Lichon Joseph. Genannt Jojo, er ist der Sohn meiner früheren Concierge und wenn er nicht so schnell gelaufen wäre, hätte ich ihn für 6 Monate ins Krankenhaus geschickt. Die Herren Geschworenen werden das zu würdigen wissen. Herr Staatsanwalt, die Geschworenen sind keine Dummköpfe, sie verstehen auch so, was ich sage. Weiter haben Sie während Ihrer Militärzeit vor dem Kriegsgericht gestanden. Aus welchem Grunde? Tja, also, Herr Vorsitzender, ich habe versucht, meinen Feldwebel umzubringen. Ah, der Herr Staatsanwalt verlangt nicht, dass die Geschworenen dies zu würdigen wissen. Serdrak, ich muss Sie bitten. Warum haben Sie das getan? Wegen Lilibel Miret, einem Barmädchen, in deren Gunst der Feldwebel und ich uns teilten. Kurz, der Feldwebel hat dafür gesorgt, dass mir der Urlaub gestrichen wurde, aber Lilly hat sich geweigert, ihn zu empfangen. Er ist wütend in der Mannschaftsstube erschienen und hat mich beleidigt. Eine schmutzige Geschichte! Es tut mir leid, Herr Vorsitzender, aber wenn der Herr Staatsanwalt mich weiter unterbricht, verzichte ich darauf zu sprechen. Sie wissen, ich kann leicht verstummen. Was haben Sie im Feldwebel erwidert? Nichts. Ich habe stattdessen versucht, ihn aus dem Fenster zu werfen. Und in welcher Etage befanden Sie sich? Noch in der 3. Etage, Herr Vorsitzender. Er hat es glücklich überstanden. Welch ein Zynismus! Herr Vorsitzender, ich habe Sie gewarnt. Entweder der Herr Staatsanwalt geht hinaus oder ich lehne es ab zu sprechen. Wir bringen Prozessberichte. Infolge der Zwischenfälle, die, wie gestern berichtet, den Angeklagten gegen den Staatsanwalt aufgebracht hatten, verweigerte der Schriftsteller Sebastian Serdrak auf alle weiteren Fragen des Gerichtshofes die Antwort. Daraufhin eröffnete der Präsident das Zeugenverhör. Am meisten Beachtung fand die Aussage von Monsieur Planquet, Inhaber des Gasthofes zum Wolfssprung. Für ihn gibt es keinen Zweifel. Sebastian Serdrak, hat Ludovic Monnier in die Schlucht gestoßen. Die Vernehmung der Zeugen wird heute Nachmittag mit Madame Planquet und Madame Lichon, der Concierge des Opfers, fortgesetzt. Mit größter Spannung sieht man der Zeugenaussage der Rechtsanwältin Maryse Dumont-Regis entgegen. Madame Planquet, sprechen wir jetzt von dem Augenblick, als der Angeklagte von seinem Ausflug mit Ludovic Mollier zurückkam. Was hat der Angeklagte zu Ihnen gesagt? Er hat mir gesagt, sein Freund und er müssten nach Paris zurück, weil sie gerade ein Telegramm erhalten hätten. Also mir kam das gleich verdächtig vor, denn Telegramme, die sagt uns die Post immer durch. Was hat der Angeklagte dann getan? Er holte das Gepäck herunter und ich habe ihm seine Rechnung gegeben. Er hat nicht mal das Wechselgeld nachgezählt. So eilig hatte er es zu verschwinden. Ach, das sah man gleich. Ein ruhiges Gewissen hatte er nicht. Übrigens, am Abend vorher hatte ich schon zu meinem Mann gesagt, da ist einer dabei, der sieht nicht astrein aus. Wie kommt es dann, dass Sie bei Ihrer ersten Vernehmung nicht genau angeben konnten, wer von den beiden, Ludovic Mollier oder Sébastien Serdrak, das Gepäck im Gasthof abholen kam? Ich konnte zwar ihre Gesichter nicht recht auseinanderhalten, ich hatte sie aber trotzdem genügend beobachtet, um zu sehen, dass einer heimtückisch aussah. Sie werden hier über das Tun und Lassen des Angeklagten verhört und nicht über die Sympathie oder Antipathie, die er Ihnen eingeflößt hat. Eins ist sicher, Herr Vorsitzender, er sah aus wie einer, der gerade etwas ausgefressen hat. Madame Lichon, können Sie uns sagen, seit wann Sie den Angeklagten kennen? Ja, seit 2 Jahren. Monsieur Moyer, der die Güte selbst war, hat ihn bei sich aufgenommen. Und ich muss sagen, der Arme ist sehr schlecht belohnt worden, denn dieser Kerl hat versucht, ihm seine Braut wegzuschnappen. Wie lange hat der Angeklagte bei Ludovic Moyer gewohnt? 6 Monate. Dann hat er ein Zimmer im gleichen Viertel gefunden. Aber er kam oft zum Mittagessen zu Monsieur Moyer. Vor allem an den Tagen, wo die Braut da war. Der arme Monsieur Moyer, der hatte Vertrauen zu ihm. Der ahnte doch nichts. Ich sage Ihnen, er war die Güte selbst. So herzlich, nie ein lautes Wort und höflich auch noch. Ach, das ganze Haus betrauert ihn. Angefangen bei meinem Sohn, den der Mörder da versucht hat umzubringen. Ja, also kommen wir auf Mademoiselle Dumont-Regis und auf den Angeklagten zurück. Haben Sie präzise Tatsachen beobachtet? Ich habe gesehen, wie Sie sich auf der Treppe geküsst haben. Wann war das etwa? 4 Tage, bevor Monsieur Mollier in die Berge fuhr. Und vorher? Vorher ahnte ich es. Ich möchte sogar sagen, ich wusste es. Wir Conciergen, wir sind daran gewöhnt, die Augen offen zu halten. Aber den klaren Beweis, den habe ich gehabt, als ich Sie überraschte, wie Sie sich auf der Treppe küssten. Haben Sie dieses Vorkommnis Ludovic Mollier mitgeteilt? Mit Takt natürlich. Aber ich war derart verärgert, dass es nun mal raus musste. Und wann musste es heraus? Am nächsten Morgen, als er seine Post holen kam. Wie hat denn Ludovic Mollier reagiert? Der hat mir nicht glauben wollen. Aber ich habe es trotzdem genau gesehen, dass er stutzig wurde. Ah ja, es ist gut. Hat jemand Fragen an die Zeugin zu richten? Keine Fragen. Gerichtsdiener, rufen Sie die Zeugin Maryse Dumont-Regis auf. Frau Rechtsanwältin, das Gericht weiß, dass Sie gerne die Verteidigung des Angeklagten übernommen hätten, wie es der Fall war vor der Strafkammer in Sachen Lichon. Haben Sie bei dieser Gelegenheit den Angeklagten kennengelernt? Ja, Herr Vorsitzender. Ludovic Mollier hatte mich gebeten, Sébastien Serdrak zu verteidigen. In der Folgezeit sind Sie mit dem Angeklagten eng befreundet geblieben. Er war der beste Freund meines Verlobten. Wir sind oft zu dritt ausgegangen. Gingen Sie manchmal auch allein mit dem Angeklagten aus? Manchmal. Und Ihr Verlobter nahm keinen Anschluss daran? Doch, Herr Vorsitzender. Ja, warum taten Sie es dann? Weil er selbst mit anderen Frauen ausging und ich ihn eifersüchtig machen wollte. Glauben Sie, dass Ihnen das gelungen ist? Nein. Ludovic war unbekümmert, verbummelt, er machte sich über alles lustig. Aber als Sie den Angeklagten im Gasthof zum Wolfssprung anriefen und man sie versehentlich mit ihrem Verlobten verband, gab es zwischen den beiden einen lautstarken Wortwechsel, der vom Gastwirt und seiner Frau verstanden wurde. Das war ein Spiel zwischen den beiden. Ludovic und Sébastien taten oft so, als ob sie sich stritten. Im Restaurant, in der Metro warfen sie sich lauthals schreckliche Sachen vor, die absolut erfunden waren. Zum Beispiel, sie hätten eine alte Tante ermordet und die Erbschaft nicht gerecht geteilt. Sie glauben also nicht, dass Ihre beiden Freunde sich ihretwegen ernsthaft gestritten haben? Bestimmt nicht, Herr Vorsitzender. Ja, wie erklären Sie sich dann das Verschwinden von Ludovic Mollier? Als Sébastien Serdrak vor seiner Verhaftung zu mir kam, sagte er mir, Ludovic wäre allein in die Berge gestiegen. Meiner Meinung nach wollte er Sébastien foppen und dieser hat seinerseits versucht, ihm einen Streich zu spielen und ist mit dem Gepäck abgefahren. Und warum ist Ludovic Mollier dann nicht wieder aufgetaucht? Es muss ihm etwas passiert sein. Möglicherweise ist er abgestürzt. Natürlich keinesfalls in die Wolfssprungschlucht. Und natürlich ist Ludovic Morlier auch schon ganz allein abgestürzt. Ich habe keine andere Erklärung, Herr Staatsanwalt. Nun dann, wenn Sie gestatten, Frau Rechtsanwältin, ich habe eine. Na, Maries? Wie fandest du Sebastian? Er war eingefallen, etwas blass, aber er schien sich sehr zu amüsieren. Ja, natürlich. Er ist ja auch der Star, der elende Kerl. Er zieht den ganzen Vorteil aus meiner Idee. Du musst Geduld haben, Ludovic. Wenn du wieder auferstehst, werden alle Journalisten sich auf dich stürzen. Bis dahin wäre ich lieber an Sebastians Stelle. Ich würde schon für Unterhaltung im Gerichtssaal sorgen. Sebastian versucht nicht, die Leute bei Laune zu halten. Ich weiß. Ich bin der grobe Klotz von Maler und er der feinsinnige und vornehme Intellektuelle. Nur ich. Ich liebe nun mal den großen Brummbär. Los, komm und küss mich. Hallo? Ja? Bist du es, Oud? Was gibt's Neues? Was? Einverstanden, du könntest etwas deutlicher werden. Gut, gut, ich halte mich an das, was du mich fragst. Im Interesse der Verteidigung, meine Liebe. Was wollte sie? Sebastian wird morgen sprechen. Sie will mir nicht verraten, was er sagen wird, aber ich soll ihm keinen Preis zugeben, dass ich weiß, wo du bist. Ah, das klingt nach einem faulen Trick. Ich glaube nicht. Trotzdem wäre es besser, wenn du nicht hier bleibst. Mit meinem Bart dürfte mich hier kaum jemand erkennen. Aber du hast recht. Es ist trotzdem besser, ich verschwinde morgen früh aus Paris. Versteck dich schnell! Ja. Guten Tag, Frau Rechtsanwältin. Guten Tag. Erkennen Sie mich wieder? Paul-Louis Conté von Soir Press. Ich habe mir heute Nachmittag Ihre Aussage angehört. Und ich möchte Sie fragen, wie vermuten Sie, wird der Prozess ausgehen? Sie glauben wahrscheinlich an einen Freispruch? Selbstverständlich, Sebastian ist ja unschuldig. Ich muss wirklich sagen, Sie scheinen nicht besorgt zu sein. Und nach dem Einkaufsnetz zu urteilen, das Sie vorhin bei sich hatten, verfügen Sie über einen gesunden Appetit. Außer natürlich, Sie haben einen Gast. Die Indiskretion hat ihre Grenzen. Ich bin müde und möchte Sie bitten zu gehen. Ich gehe. Aber vergessen Sie nicht, Sie hatten mir das Erstrecht versprochen. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt auf einen Theatercoup gefasst. Auf Wiedersehen, Frau Rechtsanwältin. Auf Wiedersehen. Der Halunke, er ist im Bilde. Sagen wir lieber, er klopft auf den Busch. Du musst sofort von hier weg, Ludovic. Er könnte der Polizei einen Tipp geben. Bist du verrückt? In Gavotti bist du besser aufgehoben. Das ist nur 60 Kilometer von Paris. Und du hast letzten Sonntag gesehen, wie leicht es ist, sich durch die Wälder zu verdrücken. Und was ist mit der Verpflegung? Ah, der große Brummbär hat Angst zu verhungern. Sei beruhigt. Ich halte es bestimmt nicht länger als 2 Tage aus, ohne dich zu besuchen. Herr Vorsitzender, die Verteidigung möchte Madame Maryse Dumont Regie vernehmen, deren Aussage wir gestern gehört haben. Ich dachte, Sie hätten keine Fragen mehr an die Zeugin. Mein Klient ist der Meinung, dass sich seit gestern vieles geändert hat. Also gut. Ist Madame Maryse Dumont Regie anwesend? Ja, hier. Bitte treten Sie in den Zeugenstand. Ja. Herr Vorsitzender, könnten Sie der Zeugin eine Frage stellen? Ich stelle fest, dass der Angeklagte wunderbarerweise die Sprache wiedergefunden hat. Ja, Herr Staatsanwalt, und sobald die Zeugin mir geantwortet hat, werde ich meinerseits bereitwillig auf alle Fragen des Gerichts antworten und sogar auf die der Anklagevertretung. Welche Fragen wollen Sie stellen? Ich möchte die Zeugin fragen, warum Ludovic Morlier sich gestern Nachmittag nicht im Gericht gestellt hat. Ich verstehe nicht. Wenn Sie erlauben, Herr Vorsitzender, werde ich es Ihnen erklären. Die ganze Geschichte ist ein riesiger Ulk. Mein Freund Ludovic Morlier konnte seine Bilder nicht an den Mann bringen. Und meine Bücher ließen sich auch nicht verkaufen. Darum beschlossen wir, einen Coup zu landen, ähnlich den simulierten Selbstmorden, die bei den Filmsternchen so beliebt sind. War die Zeugin in ihre Pläne eingeweiht? Nein, Maries glaubte, wir wären abgespannt und gingen für eine Woche in die Berge zur Erholung. Ich hatte sie nur gebeten, mich anzurufen, falls mein Auftraggeber sich wegen der Wochenhoroskope meldete. Der Telefonanruf, die falsche Verbindung, der Streit, all das war vorgesehen, um den Verdacht des Gastwirts zu wecken. Am nächsten Tag haben Ludovic und ich ostentativ den Weg zur Schlucht eingeschlagen. Wir haben den Boden ein bisschen zertrampelt, eine Mütze auf den Strauch geworfen und Ludovic ist durch die Berge abgehauen, während ich mit dem Gepäck nach Paris zurückfuhr. Fehlt nur noch Ludovic Morlier, um Ihre Aussage zu bestätigen. Ja, und das beunruhigt mich eben. Wir waren übereingekommen, dass er auftauchen sollte, während Maries vernommen wird. Wir wollten sehen, was für ein Gesicht sie macht. Madame Dumont-Régis, Waren Sie über das unterrichtet, was der Angeklagte soeben erklärt hat? Nein, aber ich kenne Ludovic und Sebastian. Sie bringen es durchaus fertig, einen derartigen Ulk auszuhacken. Ihr Verlobter hätte Sie demnach ein Jahr lang ohne Nachricht gelassen? Wir waren nicht wirklich verlobt. Es war eine Jugendliebe, nichts Ernsthaftes. Ich war immer der Ansicht, dass Ludovic zu allem fähig wäre. Sogar mich eines Tages zu heiraten. Nun, Maryse, was war bei der Verhandlung? Sebastian war wunderbar. Kein Kunststück, den Star zu spielen, wenn man ein Jahr lang den Mund nicht aufgetan hat. Zugegeben, Ludovic, aber das Tollste ist, dass er die Wahrheit gesagt hat. Dann wird er also freigesprochen? Nein, dazu ist die Wahrheit zu unwahrscheinlich. Niemand nimmt sie ihm ab. Und niemand hat geglaubt, er könnte freiwillig ein Jahr im Gefängnis verbracht haben, nur um einen Jux aufzuziehen. Ja, und ich? Wo war ich die ganze Zeit? Nach Sebastians Darstellung. Du hältst dich versteckt und hättest gestern auftreten sollen. Sebastian wartet darauf, dass du jeden Tag erscheinst. Und wenn ich wieder auftauche, wird niemand verblüfft sein. Dann bin ich bloß der Witzbold von der Eckkneipe. Ach, dieser Kerl. Er kann stolz darauf sein, dass er mir meinen Auftritt verpatzt hat. Er steht im Vordergrund und überlässt mir nicht mal eine anständige Rolle. Er musste sich doch sagen, dass ich nur dann noch ein Star werden kann, wenn ich erst am Morgen seiner Hinrichtung auftauche. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Meiner Ansicht nach hat Sebastian keine Chance mehr, zum Tode verurteilt zu werden. Ach, das geschieht ihm recht. Sie hören Prozessberichte. Heute Morgen war im Justizpalast der Prozess Serdrak Gegenstand lebhafter Diskussionen. Ist der Schriftsteller ein fröhlicher Spaßvogel, ein großsprecherischer Zyniker, ein machiavellistischer Mörder? Die Ansichten gehen weit auseinander und es ist wahrscheinlich, dass die Mitglieder der Jury ebenso geteilter Meinung sind. Morgen hält der Staatsanwalt sein Plädoyer. Es wird erwartet, dass er den Kopf des Angeklagten fordert. Danach wird die Verteidigerin, Frau Rechtsanwältin de la Jonchée, plädieren. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender. Bevor der Herr Staatsanwalt sein Plädoyer hält, möchte ich dem Gericht einen neuen Tatbestand mitteilen. Das Wort hat die Frau Verteidigerin. Es ist jetzt 9.59 Uhr. Ich habe soeben erfahren, dass ich um 10 Uhr die Tür dieses Saales öffnen und Ludovic Mollier vor den Gerichtshof treten wird. Meine Herren Geschworenen, Ludovic Mollier ist nicht eingetreten, aber Sie alle haben zur Tür geblickt. Was klar beweist, dass keiner von Ihnen wirklich an seinen Tod glaubt. Mit einem solchen Zweifel im Herzen, meine Herren Geschworenen, können Sie Sébastien Serdrak nicht verurteilen. Herr Vorsitzender, meine Herren Geschworenen, ich wäre berechtigt, der Verteidigung zum Vorwurf zu machen, dass sie kurz vor meinem Plädoyer mit ihrem Manöver Verwirrung in ihren Köpfen stiften will. Aber die Verteidigung hat des Guten zu viel getan. Denn, meine Herren Geschworenen, es hat fast jeder Mann den Blick auf die Tür gerichtet. Aber ich sage bewusst, fast jeder Mann. Denn er, der Angeklagte, er hat nicht zur Tür gesehen. Und warum nicht? Weil er weiß, dass Ludovic Mollier niemals wieder auftauchen wird. Weil er weiß, dass niemals jemand lebend aus der Wolfsprungschlucht herausgekommen ist. Man hat Ihnen, meine Herren Geschworenen, gesagt, der Angeklagte sei ein Spaßvogel. Vielleicht hat er als Schüler Tinte auf den Stuhl seines Lehrers gegossen. Vielleicht hat er als Soldat ein Kochgeschirr voll Wasser über das Bett seiner Kameraden gehängt. Nur können wir die Bezeichnung Streich auf die Tatsache anwenden, dass er versucht hat, seinen Feldwebel aus einem Fenster der dritten Etage zu werfen, oder auf die Tatsache, dass er seinen besten Freund in die Wolfsprungschlucht gestoßen hat. Wir bringen die neuesten Meldungen. Der Schriftsteller Sébastien Serdrak ist zum Tode verurteilt worden. Nun, Aude, bist du zufrieden? Du hast erreicht, was du wolltest. Ja, ich habe kaum daran geglaubt. Du verstehst, der Staatsanwalt sollte bemerken, dass Sebastian nicht zur Tür blickte. Zum Glück ist er auf den Leim gegangen, überzeugt, ich sei eine kleine Gans, die in ihre eigene Falle geht. Mir ist trotzdem nicht ganz wohl. Man wird uns unweigerlich aus der Anwaltschaft ausschließen. Ach, kein Gedanke. Sebastian hat bestätigt, dass du von nichts etwas wusstest. Immerhin ist Ludovic bei mir versteckt. Na, das weiß doch niemand. Außerdem habe ich in meinem Plädoyer gesagt, wenn Ludovic nicht rechtzeitig gekommen ist, könnte er nur den Zug versäumt haben. Ich teile deinen schönen Optimismus nicht. Und ich habe ganz den Eindruck, dass unsere beiden Spaßvögel wegen Irreführung des Gerichts belangt werden. Dann ist es soweit, dann sitzt Ludovic ebenfalls im Gefängnis. Aber nein. Im Falle einer Strafverfolgung würden Ludovic und Sebastian höchstens eine Geldbuße zu zahlen haben. Und ein zweiter Prozess würde ihnen zusätzlich Reklame verschaffen. Wenn Sebastian auch noch zur selben Zeit sein Buch herausbringt, das wäre kolossal. Arbeitet er immer noch daran? Ja, es ist wirklich ein großer Wurf. Du wirst sehen, sein Buch wird ein Bestseller. Ich habe immer an Sebastians Erfolg geglaubt. Inzwischen möchte ich gern mit Ludovic sprechen. Warum? Na, wir müssen uns doch darüber unterhalten, wie er wieder auftauchen soll. Wie du möchtest. Ich fahre jetzt nach Gavotti. Du kannst ja zu uns zum Abendessen kommen. Du brauchst mir nur nachzufahren. Oder lieber nicht, ich werde dir einen Plan zeichnen. Es ist besser, wenn man uns nicht zusammen fortgehen sieht. Guten Tag, Frau Rechtsanwältin. Ich bin Paul-Louis Conté von Soir Presse. Wären Sie geneigt, mir ein Interview zu geben? Tut mir leid, aber ich habe Ihnen wirklich nichts zu sagen. Erzählen Sie mir wenigstens, worüber Sie eben mit Rechtsanwältin Maryse Dumont-Régis gesprochen haben. Ich habe meine Kollegin wegen eines anderen Falles aufgesucht. Monsieur Serdrac ist nicht mein einziger Klient. Todesstrafe, das ist doch hart. Zumal die Leiche Ludovic Molliers nie gefunden wurde. Waren Sie auf ein solches Urteil gefasst? Entschuldigen Sie, aber ich habe es eilig. Auf Wiedersehen, Monsieur. Und Maryse, wenn ich dem Radio glauben darf, hat Sebastian tatsächlich sein Todesurteil erreicht. Wirklich, Ludovic, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und wann darf ich nun endlich meinen Auftritt haben? Sebastian wird weder Revision beantragen, noch ein Gnadengesuch unterzeichnen. Die Hinrichtung dürfte also für den nächsten Monat festgesetzt werden. Und wenn er ein Gnadengesuch unterschreiben würde? Würde seine Strafe sicher umgewandelt. Mhm. Sebastian hat seine Sache sehr gut vertreten. Ja, ich weiß. Sebastian ist wunderbar. Wer ist das? Hat dich jemand verfolgt? Das ist Oth. Sie wollte mit dir die näheren Einzelheiten für deinen Auftritt festlegen. Schließlich muss sie sich von deiner Existenz überzeugen, jetzt wo Sebastians Leben an einem Faden hängt. Sieh da, man fängt an, sich zu erinnern, dass ich existiere. Verzeihung, dass ich mich verspätet habe. Ich bin von einem Journalisten gestellt worden, vor deinem Haus, Maryse, einem gewissen Conté. Ach, schon wieder der. Hoffentlich ist der dir nicht nachgefahren. Hab keine Angst, ich hab gut aufgepasst. Komm, ich stell dir Ludovic vor. Guten Tag. Guten Tag, Monsieur Ludovic Mollier. Für einen Toten sehen Sie ausgezeichnet aus. Es geht mir tatsächlich gut. Trotzdem würde ich gerne wieder auferstehen. Sebastian lässt Sie bitten, dass Sie sich erst kurz vor der Hinrichtung einschalten. Kurz vor der Hinrichtung? Ich habe die schlechte Angewohnheit, zu spät zu kommen. Oh. Und meiner Ansicht nach wäre es das Beste, wenn wir beide am Abend davor hier schlafen. Mit zwei Wagen sind wir sicher, dass keine Panne passiert. Es sei denn, dein Wecker vergisst zu läuten. Serdrac, Ihre Anwältin. Oh, wie nachdenklich du aussiehst. Morgen geschieht es, Sebastian. Nun, jetzt liegt mein Leben wirklich in deinen Händen, meine schöne Oth. Keine Angst. Ich werde da sein, mit Ludovic. Wann bringst du ihn nach Paris? Morgen früh. Maryse und ich haben vor, die Nacht in Gavotti zu bleiben. Kein guter Augenblick für einen Unfall. Erstens fahre ich vorsichtig und zweitens fahren Maryse und ich getrennt, jede in ihrem eigenen Wagen. Ich habe heute Nacht geträumt, Ludovic wäre verschwunden. Ich suchte ihn überall. Ein ziemlich abscheulicher Albtraum. Ludovic könnte ruhig verschwinden. Ich habe Vorsorge getroffen. Unsere Unterhaltung in Gavotti steckt in einem kleinen Tonbandgerät, das ich in meiner Aktentasche bei mir hatte. Das hast du mir nicht erzählt. Einfache Vorsichtsmaßnahme. Ich denke, ein Tonband ist kein rechtsgültiger Beweis. Nur in diesem Falle schon. Zumal Maryse es bezeugen würde. Ihre Stimme ist gleichzeitig mit Ludovics und meiner auf dem Band. Du bist wunderbar, Oh. Du hast an alles gedacht. Ich will dich vor allem nicht verlieren. Am meisten erstaunt werden meine Eltern sein, wenn ich ihnen verkünde, dass ich meinen Mörder heirate. Ach, Sebastian, Liebling, Wie sehr wünschte ich, es wäre schon morgen. Ja, morgen letzte Szene des letzten Aktes. Aufgepasst, Ode, es muss ein Erfolg werden. Ein Theaterstück steht und fällt mit seinen letzten Sätzen. Der Mörder, der seine Anwältin heiratet. Hältst du das nicht für ein wirkungsvolles Ende? Noch ein wenig konventionell, aber die Anwältin ist derart hinreißend. Guten Abend, Ludovic. Guten Abend, Ode. Kommt Maries nach? Nein. Stellen Sie sich vor, Maries musste heute ganz früh in die Klinik. Was? Blinddarmentzündung. Och. Keine Sorge. Die Operation ist gut verlaufen. Sind Sie sicher, dass es ihr gut geht? Ich habe sie besucht. Sie ist außer Gefahr. Nur eins ist schade. Sie kann morgen nicht mit uns Sebastians Freilassung feiern. Also morgen? Ja. Warum wäre ich sonst wohl hier? Um mit mir eine Flasche Champagner zu trinken zum Beispiel. Nein, Ludovic. Wir müssen morgen ganz früh raus. Vergessen Sie nicht, Sebastians Leben liegt in unseren Händen. Ja, ich weiß. Also morgen ist der große Tag. Nanu? Sie scheinen sich nicht darüber zu freuen. Doch, doch, natürlich. Aber am glücklichsten wird Maries sein. Maries? Hat Sebastian Ihnen nicht gesagt, dass er sie heiraten will, sobald er aus dem Gefängnis kommt? Das ist nicht wahr. Vor einem Jahr schon hatte Sebastian sie mir ausgespannt. Ich mache mir keine Illusionen. Er wird sie mir wieder wegnehmen, sobald er frei ist. Aber Maries sagte mir, sie würde Sie heiraten. Das kann sie nur gesagt haben, um Sie auf die Probe zu stellen. Sicher wollte sie wissen, ob Sebastian und Sie... Oh, Ludovic, es gibt nichts zwischen Sebastian und mir. Maries denkt anders darüber. Ich versichere Ihnen, es gibt nichts. Sebastian kann heiraten, wen er will. Er ist jetzt ein Held. Ein schöner Mann, gereift durch Leid. Das wird Maries wieder in seine Arme treiben. Wenn ich daran denke, dass sie seine Geliebte war. Während Ludovics große Liebe niemals aufgehört hat. Sprechen wir nicht mehr davon. Auch nicht von einem Tropfen Champagner? Doch. Ich bin schrecklich nervös. Es wird mir gut tun. Cedric? Was? Ach, lassen Sie mich schlafen. Cedric, wachen Sie auf. Ja. Ah, guten Morgen, Herr Staatsanwalt. Welcher günstige Wind führt Sie her? Cedric, haben Sie Mut. Sie wollten das Gnadengesuch ja nicht unterschreiben. Und also muss ich meine Schuld gegenüber der Gesellschaft bezahlen. Herr Staatsanwalt, Sie kennen das Sprichwort, wer seine Schulden bezahlt, wird reich. Ich fühle, dieser frühe Morgen wird mich sehr reich machen. Wie spät ist es eigentlich? 5:20. Ich glaube, ich bin noch nie so früh aufgestanden. Wo ist meine Anwältin? Sie ist noch nicht da. Ach, das noch. Ich sage Ihnen gleich, ich lasse mich nur in Anwesenheit meiner Anwältin guillotinieren. Ja, sie wird ganz sicher kommen. Naja, jeder weiß, dass Frauen immer zu spät kommen. Aber wir werden auf Sie warten, nicht wahr, Herr Staatsanwalt? Wir warten auf Sie. Ludovic, schnell, schnell! Wir sind spät dran. Ach, das wird Sebastian schon nicht schaden, sich ein bisschen zu ängstigen. Auf alle Fälle, meine liebe Ode, wird er zu verhindern wissen, dass man ohne uns anfängt. Ludovic, ein Reifen ist platt. Haben Sie denn keinen Ersatzreifen? Doch. Oh mein Gott, der ist ja auch platt und ich habe nur den einen. Ludovic, haben Sie etwa... Ode, Sie sind verrückt. Wollen Sie Sebastian sterben lassen aus Angst, er könnte Ihnen Maries wieder fortnehmen? Das ist doch barer Unsinn. Kommen Sie, hier in der Remise stehen Fahrräder. Bis zum Dorf sind es, glaube ich, nur 3 Kilometer. Von dort rufen wir das Gefängnis an. Das verzeihe ich mir nie, dass wir nicht früh genug aufgestanden sind. Jetzt heißt es nicht bereuen, jetzt heißt es in die Pedale treten. Und wenn Sie uns am Telefon nicht glauben? Na los, los, es ist unsere letzte Chance. Guten Morgen. Darf ich so irgendwo hinfahren? Ja, zu einem Telefon. Schnell, schnell. Ode, wir lassen die Räder hier im Graben und steigen in seinen Schlitten. Ja, gut. Komm. Ich Ich weiß nicht, Monsieur, wie Sie erraten haben, dass wir es eilig haben, aber jedenfalls vielen Dank. Ich bitte Sie, Monsieur Mollier, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Was denn, Sie kennen mich? Es ist mein Beruf, die Stars von heute zu kennen. Ich bin Paul-Louis Conté von Soapresse. Ach, Sie sind das. Sie wollten mich doch interviewen vor einem Monat. Und Sie waren mehrmals bei Rechtsanwältin Dumont-Régis. Ja, ich hatte das Vergnügen. Aber Mademoiselle Dumont-Régis ist nicht sehr gesprächig. Zum Glück blickte sie nicht immer in ihren Rückspiegel, wenn sie aufs Land fährt. Sie wussten also, wo ich war? Seit einer Woche. Ich habe meinem Redaktionschef bereits einen Theatercoup angekündigt, aber er wollte mir nicht glauben. Darf ich Sie übrigens um die offizielle Erklärung für Ihr Wiedererscheinen bitten, Monsieur Mollier? Ich spiele ehrlich, wissen Sie. Ich würde Ihnen keine Schwierigkeiten machen und ausplaudern, was ich weiß. Ich war gestürzt und hatte zeitweilig das Gedächtnis verloren. Ach, Amnesie? Daran hätte ich denken sollen. Halten Sie an, ich werde telefonieren. Nein, wir sausen direkt zum Gefängnis. Ihr Freund Sebastian hat bestimmt für die nötige Verzögerung gesorgt. In diesem Augenblick liest man ihm sicher die Messe. Ich möchte doch lieber telefonieren. Reiner Zeitverlust. Man wird Ihnen nicht glauben. Unsere einzige Chance heißt Gas geben. Wir haben die gleichen Interessen. Meine Zeitung muss den Bericht als Erste bringen. Wir müssen rechtzeitig da sein. Also Sie waren das, die platten Reifen. Oh, kein Nachteil für Sie. Mein Wagen ist schneller als Ihrer. Ihr Wagen mag schnell sein, aber Sie fahren miserabel. Ja, ja, das sagt mir jeder. Und doch habe ich noch nie einen Unfall gehabt. Jetzt wäre auch nicht der richtige Moment dafür. Herr Drack, folgen Sie uns bitte in die Gerichtskanzlei. Ich hoffe, meine Anwältin ist jetzt da. Ich sehe meine Anwältin immer noch nicht. Darf ich inzwischen um die Ehre bitten, diesem Herrn vorgestellt zu werden? Dufoyer, ich habe den Auftrag... Nennen wir die Dinge beim Namen. Sie sind der Henker. Nun, mein Guter, es tut mir leid für Sie, aber verzeihen Sie mir den faulen Witz, ich bin unschuldig. Verzeih, Monsieur Serdrak, die Vorschrift verlangt, dass ich ihm die Fesseln anlege. Moment. Ich habe dem Herrn Staatsanwalt mitgeteilt, dass ich mich nur in Anwesenheit meiner Anwältin guillotinieren lasse. Ich habe Frau Rechtsanwältin de la Jonche angerufen. Sie ist nicht zu erreichen. Ich bin untröstlich, aber wir können nicht warten. Herr Staatsanwalt, diese Verspätung zerstört mir den ganzen Effekt, aber ich sehe mich nun genötigt, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Meine Anwältin ist unterwegs, um Ludovic Morier zu holen. Er wird jeden Augenblick hier sein. Das haben Sie uns schon vor Gericht erzählt. Ja, aber diesmal ist es kein Scherz. Sie werden doch wohl annehmen, dass ich sonst das Gnadengesuch unterschrieben hätte. Sie hätten es tun sollen. Es tut mir leid, aber wir können nicht mehr warten. Das ist unmöglich. Ich kann doch nicht wegen ein paar Minuten Verspätung sterben. Herr Staatsanwalt, Sie hätten ein Leben lang Gewissensbisse. Ich habe niemals Gewissensbisse, wenn ich darüber wache, dass dem Recht Genüge geschieht. Monsieur Dufoyer? Zu Ihrer Verfügung, Herr Staatsanwalt. Ich bedauere sehr, Monsieur Sierdrak, aber ich muss Ihnen jetzt die Fesseln anlegen. Hey, Pförtner! Hola, hola, nicht so hitzig. Was ist denn los? Hat die Hinrichtung von Sebastian Sierdrak schon stattgefunden? Ich habe die Herren noch nicht wieder herauskommen sehen. Ich bin die Anwältin, es verurteilen. Lassen Sie mich hinein. Es ist ein entsetzlicher Justizirrtum passiert. Ja, und die beiden da? Na, ich bin der Ermordete. Lassen Sie uns rein. Na, sowas. Das ist nicht vorgesehen in der Prozessordnung. Sie sind nicht da, um die Leute am Eintreten zu hindern. Sie sind da, um zu verhindern, dass sie rausgehen. Machen Sie sofort auf, sonst haben Sie den Tod eines Menschen auf dem Gewissen. Schnell ja, doch! Gut, ich mache auf, aber Sie übernehmen die Verantwortung. Ja, machen Sie schon! Halt! Halt! Er ist unschuldig! Was ist los? Herr Staatsanwalt, ein furchtbarer Justizirrtum. Zum Glück komme ich noch rechtzeitig. Die Hinrichtung wird hiermit aufgeschoben. Guten Tag, Ode. Den Kopf unterm Fallbeil. Du siehst, ich habe das Erlebnis bis zum Letzten ausgekostet. Oh, das habe ich nicht gewollt, Herr Staatsanwalt. Sie haben es gesehen, ich bin ausgeglitten, ich muss den Auslöser berührt haben, aber ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Absicht. Ich habe es nicht gewollt. Wir bringen Nachrichten. Der Scharfrichter Monsieur Dufoyer ist über den Tod von Sebastian Serdrak vernommen worden. Nach kurzem Verhör hat der Untersuchungsrichter gegen Monsieur Dufoyer Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben.